Kapitel 7 Übung A22 Hören und lesen Sie den Dialog. Ja, Andrea Holzbein hier. Guten Tag, Frau Knaub. Wir haben heute 14 Uhr einen Termin in der Sonnenstraße. Wie komme ich dorthin? Wo sind Sie jetzt, Frau Holzbein? Am Hauptbahnhof. Ah, am Hauptbahnhof. Das ist nicht weit. Sind Sie mit dem Auto? Nein, ich bin zu Fuß. Ich stehe vor dem Haupteingang. Gut. Gehen Sie circa 100 Meter nach links. Dann kommt eine große Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie nach rechts bis zur zweiten Querstraße. An der zweiten Querstraße gehen Sie wieder nach links. Das ist die Sonnenstraße. Das ist wirklich nicht weit. Nein, in 5 Minuten sind Sie da. Dankeschön.